Dass die Gewalt in der Ostukraine deutlich zugenommen hat, gehört zu den wenigen gesicherten Fakten. Doch ist es in dem Krieg der Waffen und Worte kaum möglich, verlässliche Klarheit zu bekommen, welche Seite die Kämpfe vor allem provoziert hat. Die gegenseitigen Beschuldigungen sind vorhersehbar, so wie die jüngste Äußerung des russischen Präsidenten Putin, der die Schuld bei den ukrainischen Truppen sieht. Verantwortlich ist dafür nicht die Volkswehr der Donbass-Region. Sie hat vorgeschlagen, alle Waffen mit einem Kaliber von weniger als 100 mm abzuziehen. Leider hat die andere Seite das nicht getan und Einheiten zusammengezogen, darunter schwere Kampftechnik. Tatsächlich kämpfen beide Seiten, sowohl ukrainische Truppen als auch die Moskau-treuen Milizen, wieder intensiv mit schweren Waffen. Das haben die OSZE-Beobachter dokumentiert. Sie sind derzeit die einzige anerkannte unabhängige Instanz in der Region. Umso verheerender ist, dass die Arbeit der OSZE immer schwerer und gefährlicher wird. Der stellvertretende Leiter der Mission, Alexander Hug, beklagt in einem Interview der Welt massive Behinderungen. Die gingen von beiden Seiten aus, sagte Hug, besonders aber von den Rebellen. Hinter der wachsenden Gewalt sieht Dmitri Kuleba, Sondergesandter im ukrainischen Außenministerium, eine Moskauer Taktik. Russland balanciert an einer Grenze, ohne verschärfte Sanktionen zu riskieren. Moskau spielt mit der Eskalation. Politiker und Diplomaten sind alarmiert wegen der neuen Gewalt. Am Montag empfängt Bundeskanzlerin Merkel deshalb in Berlin den ukrainischen Präsidenten Poroschenko und Frankreichs Staatschef Hollande.